sie bewaffnet wie Security-Staffeln und kann in 3 Sekunden aus dir ein Nudelsieb machen. Du kommst in meine Hood, hörst die Tech-Sounds, click, clack und bist schneller wieder weg als ein Vex-Code Sixpack-Schlampe. Es ist K.O. zu dem L. Ich film deine Mom und mach mit Hardcore-Movies Geld. Der erste Rapper hier mit glaubhaftem G-Image. Ich beachte Decks nicht wie das Autobahn-Speed-Limit. Wenn ich deine Mom kill mit Colt oder Uzi und du Vollidiot zusiehst, als wär's ein Hollywood-Movie, wird mir klar, dass du jämmerlich und arm bist. Ich zieh in deine Stadt und deine Gang gerät in Panik, Kid. Ey, was guckst du mich an? Ich spann die Brustmuskeln an und du zuckst rum vor Angst, ey. Du bist zu klein, du steigst auf Stelzen aufs Holz und richtest dann dein Make-up in meinen Felgen aus Gold. Okay, no freestyle to the beat, yeah. Ey, freestyle auf diesem Beat von Dre. Ich geh vom Label weg und ihr drei seid jetzt B2K, Motherfucker. Ey, ich kann gar nicht freestyle, ey. Ich mach dich mit meiner Pumpgun zur Zielscheibe, Nigga. Ey, Props an mich für diesen Reim. Du wirst gefickt von diesem Reim. Dex, verpiss dich wieder heim, du. Du bist eine Schlampe namens Dex. Ich behandle dich wie Dreck und die Pumpgun macht den Rest, Nigga. Klack, klack, ey. Yeah.